unter Pfarrerstöchtern. Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer. Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Wir beschäftigen uns gerade mit den Frauen im Neuen Testament. Letztes Mal hatten wir die Salome hier in der Mache. Und ihre schreckliche Mutter. Ja, und ich habe hier meine schreckliche Schwester, Johanna Haberer, ja, Theologin. mit der du Intrigen spinnst. Ja, biblische Intrigen spinne. Ich selber heiße Sabine Rückert, Journalistin von der Zeit. Und heute geht es um eine Frau, die mein ganzes Herz eingenommen hat. Nämlich Maria Magdalena. Du hast ja letztes Mal schon gesagt, meine Tochter heißt Maria Magdalena. Und jetzt wollen wir heute mal die verschiedenen Erscheinungsformen der Maria Magdalena, sie taucht ja häufiger auf in den vier Evangelien, durchleuchten. Was ist mit Maria Magdalena zu sagen? Möchtest du davor was sagen oder soll ich gleich mit der entscheidenden Bibelstelle anfangen? Nein, ich würde einfach gern zuvor was sagen, weil wir haben, wie wir häufig ja schon dargelegt haben, vier Evangelien und da haben wir die unterschiedlichsten Frauengeschichten und wir haben die unterschiedlichsten Marien. Und das geht von Evangelium zu Evangelium immer ein bisschen durcheinander. Manchmal das heißt auch manchmal Maria und die andere Maria und die noch eine andere Maria. Ja. Wo wird man schon ganz verrückt? Ja, jeder Evangelist hat andere viele Marien, abgesehen von der Mutter, die ist immer klar identifizierbar. Aber die Maria aus Magdala, das ist ein Ort in der Nähe des See Genezareth. Da war ich schon. Ja, war es eine tolle Handelsstadt gewesen und auch so reich und auch so der Mittelpunkt von verschiedenen Handelsstraßen. Hübsch ausgegraben auch. Ja, hübsch ausgegraben am See Genezareth. Mhm. Die heißt Maria aus Magdala, die Maria Magdalena. Die Tatsache, dass sie eine Ortsbezeichnung hat als Namen, weist darauf hin, dass sie ohne Mann und ohne Sohn ist, also dass sie alleinstehend ist. Also nicht die Frau des sowieso und die Mutter des sowieso. Ja, genau. Mhm. Normalerweise haben die Frauen von Sohn oder Mann den Namen übernommen. Die Tatsache, dass sie aus Magdala stammend ausgewiesen wird, nimmt man an, dass alleinstehend es tatsächlich eine Maria aus Magdala gegeben hat im Umkreis von Jesus und dass diese alleinstehend war. So, es gibt allerdings, Klammer auf, Klammer zu, andere Darstellungen, da wird von ihr gesagt, sie ist die Mutter von zwei Söhnen und dann ist sie wieder verheiratet mit wieder jemand anderem. Das würde unsere Hörerinnen und Hörer jetzt völlig verwirren, aber diese eine Figur, die hat auf jeden Fall auf sich gezogen alle möglichen Formen von Identifikationen in den verschiedensten Evangelien. Sie wird in der Kirche, in der katholischen Tradition und in der christlichen Tradition als Apostola Apostolorum bezeichnet. Mhm. Und zwar nach der Geschichte im Johannesevangelium, wo sie dem Jesus am Grab als Auferstandenem begegnet. Ja. Und wo er sagt, rühr mich nicht an. Da hatten wir an Ostern darüber gesprochen. Wir haben schon mehrfach, oder? Ja, noli me tangere. Mhm. Diese Frau wird auch mit der Maria Magdalena identifiziert. Mhm. Und da heißt sie die Apostelin, also die Gesandte, die zu den Aposteln gesandt ist. Mhm. Weil sie rennt ja dann und hat den Auftrag, den Aposteln, den Jüngern Jesu zu sagen. Ja. Wobei die Tradition nicht ganz einig ist, ist es eine Ehrenbezeichnung oder ist es eher diskriminierend? Sie ist die Apostelin, die den anderen Jüngern von der Auferstehung erzählt. Aber weiter darf sie nicht. Das wäre die diskriminierende Variante. Und die Ehrenbezeichnung ist, sie steht eigentlich als allererste über allen Aposteln. So sehe ich es. Der Paulus definiert ja den Apostelbegriff mit, wer dem Auferstandenen begegnet ist, der wird ausgesandt. Und der heißt Apostel. Apostello also, heißt aussenden. Ja, und Paulus ist ihm schon mal nicht begegnet. Das unterscheidet ihn von Maria Magdalena. Das ist richtig, ja. Und seit 2016, das wusste ich nicht, in der katholischen Kirche wird sie beschrieben als die Apostelgleiche. Aha. Also. Als was war sie denn vorher beschrieben? Gar nicht. Also da hat man sich drumherum, weil es geht ja in der Geschichte, wie man die Maria Magdalena auslegt und wie man sie sieht und mit wem sie jetzt sozusagen, mit welchen Figuren in der Bibel sie verschwimmt. Das hat einen nachhaltigen Eindruck gemacht auf die Frage, wie die Rolle der Frau in der Urchristenheit und in der dann folgenden Kirche definiert wurde. Und das wurde ganz häufig an der Maria Magdalena rumdiskutiert. Und jetzt machen wir noch einen letzten Satz und einen Schwung nach hinten in die Geschichte. Wir haben die Maria aus Magdala als eine führende Figur an der Seite Jesu und in der Urchristenheit. Und im Laufe der Zeit, auch im Laufe der Entstehung der Evangelien, wir wissen ja, die sind etwa 40 bis 50 Jahre bis 60, 70 Jahre nach dem Tod Jesu entstanden, dass im Laufe der Evangelien diese Figur, diese führende christliche Figur verschwimmt mit allen Varianten von Sünderinnen und Huren und wie auch immer, die nämlich, die zu Jesu Füßen sitzt und ihm die Füße salbt. Und wo es dann immer heißt, ja, weiß Jesus denn nicht, dass das eine Hure ist? Weiß er denn nicht, was für eine Frau das ist und so? Also im Laufe der Kirchengeschichte wurde Maria Magdalena... Kommt sie so ein bisschen runter. Da wird sie in die Ecke der Sexualisierten. Sie wird ja auch als Geliebte Jesu bezeichnet und immer wieder auch inszeniert als Geliebte, als wahre Liebe Jesu. Oder als seine Frau. Ich meine, den großen Hype hatte sie dann mit Dan Brown. Ja. Der ja dann eine Genealogie aufmacht, von wo er sagte, eigentlich war das die Frau von Jesus und die hatte auch ein Kind von Jesus und so. Das ist eine Story eines großen Romans von Dan Brown. Seitdem hat die natürlich überall massiv Konjunktur und der Dan Brown sagt, eigentlich war die Maria Magdalena von Leonardo da Vinci im großen Abendmahl als Frau dargestellt und hinterher dann als Jüngling Johannes, der die Schulter. Ja, der seinen Kopf auf seine Schulter legt. Ja, da fehlt aber dann einer, oder? Ja. Also sei Maria Magdalena und nicht Johannes. Das, der Lieblingsjünger Johannes. Ja. Aber dann würde es dann ja würde mit den der Zwölfen, Verräter fehlen. Dann würde der Verräter ja schon weggegangen sein. Ja, genau. Ja. Das ist eine These. Und auch Mona Lisa. Sei, also zumindest ist es in dem Roman von Dan Brown, der ja versucht, die Genealogie Jesu dann bis in die heutige Zeit, auch Mona Lisa sei eigentlich das Vorbild für Maria Magdalena. Na, super. Ja. Also jedenfalls, jedenfalls hat diese Frau immer schon die Fantasien aller auf sich gezogen. Auch unsere. Der Evangelisten, des Paulus, nicht so sehr, der Paulus ist noch näher dran. Nee, der Paulus lässt sie weg. Der lässt sie im Grunde genommen weg, also der kennt sie so nicht, aber alle anderen Evangelien kennen sie und sie hat ja auch ein eigenes Evangelium. Da kommen wir aber heute noch drauf. Ah, und ja, das ist ja schön. Das, über das eigene Evangelium wollte ich mit dir reden, aber das machen wir am Schluss, ja? Das machen wir am Schluss. So, jetzt hören wir erstmal die Geschichte. Jetzt hören wir die Geschichte und zwar eine der Geschichten, die es von Maria Magdalena gibt. Und zwar geht die so. Jesus ist in das Haus eines Pharisäers eingeladen. Da geht er offenbar dann doch hin, wenn es was zu essen gibt. Es gibt nämlich was zu essen und er legt sich zu Tisch. Und jetzt kommt eine Sünderin, die in der Stadt lebt. Und als sie erfuhr, dass Jesus in dem Haus des Pharisäers da ist, kommt sie mit einem Alabastergefäß voll wohlriechendem Öl und tritt von hinten an ihn heran. Und dabei weint sie und ihre Tränen fallen auf seine Füße. Also er liegt, ne, muss man wissen, fallen auf seine Füße. Dann trocknet sie seine Füße mit ihrem Haar, küsst ihm die Füße und salbt sie mit Öl. Und als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hat, also der Gastgeber, das sieht, denkt er bei sich. Interessanterweise weiß die Bibel, was er bei sich denkt. Wenn er wirklich ein Prophet wäre, müsste er wissen, was das für eine Frau ist, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, dass sie eine Sünderin ist. Und Jesus wendet sich jetzt an ihn, ohne dass er das ausgesprochen hätte, der Pharisäer, und sagt zu ihm, Simon, ich möchte dir etwas sagen. Und offenbar kann er Gedanken lesen, denn was er jetzt ihm sagt, das hören wir uns jetzt an. Ja. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn mehr lieben? Simon antwortete und sprach: Ich denke, der, dem er mehr geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen genetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr: Dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die an, die mit zu Tisch saßen, und sprachen bei sich selbst: Wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau: Dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin in Frieden. Ein barscher Auftritt, muss man sagen. Der Simon, der Pharisäer, lädt Jesus sicherlich nicht mehr ein. Das macht er nicht, aber er hat sich offensichtlich vorher schon relativ ungastlich verhalten. Weil normalerweise, wenn du zu Gast eingeladen bist und hast eine lange Wanderung hinter dir, dann musst du eigentlich Wasser gereicht kriegen und musst du begrüßt werden mit allen Ehren. So wie wir auch, Küsschen rechts, Küsschen links. Ja, und so. Also jedenfalls, offensichtlich ist das alles unterblieben. Vielleicht auch aus innerer Distanz heraus. Ja, vielleicht hat er den auch schon beim Eintritt gezeigt, nach dem Motto, also mein liebster Gast bist du nicht, aber ich schaue mir mal an, was es mit dir auf sich hat oder so. Also so kann man das zumindest dieser Gleichnisgeschichte, die der Jesus ihm dann serviert, entnehmen. Aber Szenario Nummer eins ist, diese eine Frau kommt in das Haus des Pharisäers. Konnte man denn da einfach reinlaufen? Also wenn ich heute Gäste habe und da kommt irgendeiner und fängt an, da Öl auszupacken, dann sage ich: Hallo, haben Sie sich in der Tür geirrt oder was wollen Sie hier in meinem Garten? Ich glaube, wir nehmen jetzt mal an, der ist mit seinem ganzen Geschwader da aufgetaucht, der Jesus. Es waren wohl mehrere und ich nehme an, da waren auch... Da ist sie mit reingerutscht. Ja, es sind mehrere Frauen, weiß man ja auch, es war in dem Gefolge Jesu, waren viele Frauen. Ist sie wahrscheinlich mit reingerutscht. Ja, vielleicht ist es jetzt auch ganz gut. Wir lesen noch weiter bei Lukas. Da heißt es: In der folgenden Zeit wanderte er von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf und verkündete das Evangelium vom Reich Gottes. Die 12 Apostel begleiteten ihn, außerdem einige Frauen, die er von bösen Geistern und Krankheiten geheilt hatte. Maria Magdalena, aus der 7 Dämonen ausgefahren waren. Johanna, die Frau des Chuzas, eines Beamten des Herodes. Susanna und viele andere. Und sie alle unterstützten Jesus und die Jünger mit dem, was sie besaßen. Mhm. Also da gab es eine ganze Reihe Frauen, die mit dabei waren. Ja. Und hier wird jetzt Maria Magdalena wörtlich mit einer genannt. Und mit einer Psychotikerin sozusagen identifiziert. Da wird sie mit Namen genannt. Und die, die Dämonen ausgetrieben worden sind, das kann man mit identifizieren. Da sprachen wir ja schon mit Depression, mit Schizophrenie oder mit Ähnlichem. Vielleicht einfach auch nur mit Aufsässigkeit. Oder vielleicht auch nur... Weil sie nur keinen Bock hatte auf den ganzen Rummel da. Mit Widerspruchsgeist. Also es wird auf jeden Fall gezeigt, es sind Frauen mitgegangen. Also bei den Männern wird ja immer gesagt, es sind einfache Fischer und so. Bei den Frauen wird gezeigt, dass es eine gewisse Ungeheuerlichkeit gab in dem Gefolge Jesu. Nämlich auf der einen Seite Leute, die, sagen wir mal, psychiatrisch oder wie auch immer unangepasst aufgefallen sind. Ja. Und dann, das ist ja meine Namensvetterin, die Johanna. Mhm. Die Johanna war die Frau eines Großbeamten am herodianischen Hof. Die hatte offenbar Zaster. Die hatte Kohle. Ja, und die geht weg von ihrem Hofbeamten. Da, wir hatten ja das letzte Mal über den Herodes gesprochen, der Sorge hatte, dass es irgendwie Konkurrenz gibt für seine Macht. Und die geht weg vom Hof und folgt dem Jesus. Es gab ja wohl. Und hat offenbar einen Haufen Geld dabei. Und, das heißt, sie unterstützten mit dem, was sie hatten. Ja, Diakonein auch, das heißt dienen. Sie dienten auf ihre Weise. Also es gab wohl auch ziemlich viele Frauen, die gut betucht waren und wo der Jesus immer wusste, wo er einkehren kann. Mhm. Das war dann zum Beispiel der Haushalt von Maria, Martha und Lazarus, den drei Geschwistern mit der WG-Wohnform, wird auch manchmal mit der Maria von Magdala in eins gesetzt. Mhm. Also das heißt, die Maria Magdalena taucht in unterschiedlichen Figuren immer wieder auf, wird zitiert und wird aber gerade in der Tradition des Lukas wird sie immer deutlicher identifiziert mit einer Frau, die eigentlich von der Straße geholt wird und eine Prostituierte war. Mhm. Jetzt lese ich mal ein Stückchen dazu raus vor, aus Jack Miles. Ich muss sagen, ich würde ihn ja gerne etwas kürzer, aber er ist so interessant, dass ich das jetzt niemandem vorenthalten kann. Aus der pazifistischen Vision Jesu könnte man schließen, dass er ein verbindliches, entgegenkommendes, friedliches und allem Streit abgeneigtes Wesen hatte, aber dem ist absolut nicht so. Gar nicht. Der Jesus der Evangelien, speziell des Johannesevangeliums, legt ein eher herrisches als ein werbendes Verhalten an den Tag, und zwar gegenüber seinen Anhängern nicht weniger als gegenüber seinen Gegnern. Wenn er um materielle Hilfe gebeten wird, reagiert er zunächst nicht entgegenkommend, sondern gereizt und abweisend. Er weicht keinem Disput aus und er lässt nicht zu, dass Meinungsverschiedenheiten übertüncht werden mit einem beschwichtigenden Klischee. Bei all diesen unliebenswürdigen Verhaltensweisen setzt Jesus in bemerkenswerter Weise die charakterlichen Eigenschaften seiner Vergangenheit, Klammer auf, Altes Testament, Klammer zu, fort. Die These, Gottes Charakter habe sich geändert, muss daher ein wenig eingeschränkt werden. Er hat sich in der Tat geändert, aber einige seiner alten Wesenszüge haben sich erhalten. Insbesondere gibt es einen Anhaltspunkt dafür, dass sein Bruch mit der Gewalt nicht den Verzicht auf alle Formen des Widerstands einschließt. Den Beleg dafür liefert ausgerechnet eine Episode, in der er öffentlich die unerkannte Tugend einer gefallenen Frau feiert. Um die folgende Szene richtig zu verstehen, muss man wissen, dass es im ersten Jahrhundert in Palästina üblich war, dass die Gäste bei einem festlichen Essen auf Liegen ruhten, das Gesicht einem U-förmigen Tisch zugewandt. Bedienstete trugen Speisen und Getränke auf, indem sie durch das offene Ende des U eintraten. In dieser Geschichte wartet ein ungeladener Gast, eine Frau, bis die geladenen Gäste sich rings um das U auf den Liegen niedergelassen haben. Dann tritt die Frau an einen von ihnen heran, am Fußende seiner Liege. Warum weint diese Frau? Weint sie Freudentränen, weil ihre Sünden ihr vergeben werden? Weint sie Tränen des Kummers wegen dieser Sünden? Müssen die Tränen zusammen mit der Flasche duftenden Öls als Ausdruck ihrer Liebe zu Jesus betrachtet werden? Hat er sie vielleicht schon vorher getroffen? Ihre Beichte gehört ihr vergeben und so, dass seine abschließenden Worte an sie in Simons Haus lediglich ratifizieren oder den Gästen des Festessens enthüllen, was er und sie bereits wissen? Oder grämt sie sich seinetwegen aus irgendeinem Grund? Tröstet sie ihn wegen irgendetwas, worunter er leidet und wovon nur sie weiß? Eine Frau, die aus unbekannten Gründen weint, lenkt die Blicke aller Leute auf sich. Wenn sie sich, während sie weint, zu entkleiden beginnt, denn das bedeutet es in dieser Kultur, wenn sie ihre Haare herunterlässt, wird ihr Verhalten obszön, zu einer obszönen Demonstration. Aber Demonstration von was? Jesus deutet ihr Verhalten, unabhängig davon, was es über ihr Verhältnis zu ihm aussagen mag, als eine Aussage über Simon. Sie verhält sich schamlos, um jemanden zu beschämen. Sie erniedrigt sich, um einen anderen zu demütigen. Das Ziel ihres Handelns ist nicht nur, Jesus zu ehren und zu trösten, sondern auch Simon zu beschämen und in Verlegenheit zu bringen. Hatte sie das wirklich im Sinn? Woher können wir das wissen? Sie sagt kein Wort. Insofern wissen wir nur durch die Interpretation Jesu, dass sie Liebe zu ihm bekundet, denn viel ist ihr vergeben worden und nicht aus einem eher prosaischen Grund. Simon wundert sich darüber, dass Jesus in aller Öffentlichkeit so unbefangen eine intime physische Zuwendung von einer übel beleumundeten Frau entgegennimmt. Lässt die Gelassenheit, mit der Jesus diese Aufmerksamkeit entgegennimmt, darauf schließen, dass er sie vielleicht schon vorher gekannt hat? Die Tatsache, dass sie unerklärt bleibt, treibt die emotionale Temperatur dieser Episode in die Höhe. Eines ist allerdings klar, er billigt ihr beschämendes Verhalten. Er wünscht nicht, die Temperatur zu senken oder Simon weitere Peinlichkeiten zu ersparen. Vielmehr wünscht er, die Erregung aufrechtzuerhalten und die Peinlichkeit zu verstärken. Wenn die Geschichte von der Enthauptung des Johannes eine Glosse zu »Halte auch die andere Wange hin« ist, dann auch die Geschichte von der Hure in Simons Haus. Beide ergänzen einander. Johannes deckt den Wahnsinn in Jesu Methode auf. Die Hure deckt die Methode in Jesu Wahnsinn auf. Ist das nicht wahnsinnig? Ja, aber ich finde, der Miles, der findet den Jesus. Der ist doch toll. Der findet den cool, oder? Ja, ich glaube, also ein bisschen insinuiert er ja auch, dass Jesus vielleicht auch die eine oder andere Begegnung mit Huren hatte und nicht nur segnend. Und nicht nur segnend. Ja, aber du musst dir das einfach mal hier bei dir im Haus vorstellen, dass da Leute rumsitzen und. Ja, da kommt eine tief ausgeschnittene Frau. Da kommt eine Frau. Die offensichtlich zu erkennen ist. Ja, und kommt dann zu von deinem St. Mann. Von St. Pauli. Und so, genau, und kommt dann zu deinem Mann und fängt an, dessen Riesenfüße zu küssen. Also nicht mein Mann, er ist ja nicht mit Simon verheiratet. Hallo? Würde ich sagen, hallo? Irren Sie sich hier vielleicht? Jedenfalls würdest du sie hochkantig rausschmeißen, vermutlich. Naja, das will er ja auch wahrscheinlich. Das will er natürlich auch. Und also ich will nur die Temperatur der Situation nochmal. Ja, ist wunderbar. Ja. Eine tolle Geschichte. Ja, eine tolle Geschichte. Auch, ich meine, die Leute sind ja die ganze Zeit in diesen Sandalen rumgelaufen. Die hatten lauter schwarze Füße. Also die mussten dringend mal gewaschen werden. Ja, und eigentlich. Deswegen auch das dauernde Füße waschen in der Bibel. Ja, und deswegen aber auch der Vorwurf nach dem Motto: Ich habe ja gar kein Wasser bei dir bekommen, als ich gekommen bin. Ja. Also, sie hat auch noch die dreckigen Füße geküsst. Ja, aber die hat sie ja vorher abgewaschen. Theologisch kannst du dazu sagen, dass die Frau mit den Tränen in den Augen. Da kann man wieder den Bogen in das Johannesevangelium ziehen, weil von der Maria Magdalena am Grab in Johannes 20 heißt es, und sie saß am Grab und sie weinte. Dieses Weinen ist ein Motiv, das ihr immer wieder zugesprochen wird. Saß sie nicht auch unterm Kreuz und weinte? Die hat viel zu weinen, die arme hat Maria Magdalena. Auch eine, ist möglicherweise eben auch mit ihr identifiziert. Aber es ist natürlich auch dieses weinende Salben, ist, wenn man so will, ein Motiv, das dann schon auch auf den Tod von Jesus sozusagen hinweist. Mm. Weil gesalbt wird normalerweise der tote Körper. Tod. Theologisch könnte man im Lukas-Evangelium sagen, das ist ja im 7. Kapitel, ist ja ziemlich am Anfang, scheint schon die das weitere auf. Geschichte auf. Mm. Ja. Aber Geschichte dann von dieser Frau begleitet. Mm. Die dann dann auch am Kreuz stehen und dann den Leichnam abnehmen und so. Mhm. Das ist ja alles in der Jesusgeschichte, alles Frauensache. Mhm. Ich habe natürlich auch in unserem zweiten Begleitwerk das Tagebuch der Menschheit von Karel van Schaik und Kai Michel nachgeguckt, was die über Maria Magdalena schreiben und was die Bibel uns an dieser Stelle über unsere Evolution verrät. Diese beiden Anthropologen und Historiker. Und die gehen auch auf Maria Magdalena ein. Und schreiben Folgendes. Auch der hohe Stellenwert der Frauen in der Jesusbewegung passt zu dem, was wir als zurück zur alten Jäger- und Sammlerkultur beschreiben. Es ist nicht nur eine überraschend vielseitige Einbeziehung von Frauen und weiblichen Lebenszusammenhängen zu konstatieren. Frauen gehören auch zum erweiterten Anhängerkreis Jesu, sorgen für die materielle Versorgung, spielen bei den Geschehnissen am Kreuzestod und Auferstehung eine entscheidende Rolle. Manche bleiben sogar nach Jesu Tod als Wanderpredigerinnen aktiv. Maria von Magdala ist die bedeutendste. Lukas berichtet, Jesus habe Maria genannt Magdalena, gleich 7 böse Geister ausgetrieben. Wie andere Frauen auch, folgte sie Jesus aus Galiläa nach Jerusalem und floh nicht wie die Jünger nach dessen Verhaftung, sondern wurde Zeugin der Kreuzigung. Maria war es, da sind sich alle Evangelien einig, die entdeckte, dass das Grab leer war. Bei 3 Evangelisten traf der auferstandene Jesus als erstes auf sie und trug ihr auf, den Jüngern seine Auferstehung zu verkünden. Das hast du ja gerade erzählt. Apostola Apostolorum. Sie hat also sicher in der Jesusbewegung eine, der des Simon Petrus vergleichbare, wichtige Rolle gespielt. Die Bedeutung der Frauen im Umfeld Jesu war in der damaligen Kultur mit ihrer patriarchalisch geprägten Gesellschaft ungewöhnlich, wenn nicht revolutionär. Im Kontrast zum Alten Testament besitzen die Evangelien durchaus antipatriarchale Ansätze. Jesus weist selbst sozial geächtete Frauen wie Prostituierte nicht zurück. Den Fall der Ehebrecherin, die er für ihr Tun nicht verurteilt, haben wir schon vorgestellt, das haben die schon gemacht, wir kommen erst in der nächsten Folge drauf, sowie darauf hingewiesen, dass im Reich Gottes eine Frau nicht mehr ehelich an ihren Mann gebunden sein wird. Und als er in Jerusalem gesalbt wird, also Jesus, wie sich das für einen Messias nun einmal gehört, tut das eine Frau. Wir haben hier also ein weiteres Puzzleteil für unsere Argumentation in den Händen, dass wir es mit einem Comeback der eigentlichen Natur zu tun haben. In Jäger- und Sammlergruppen besaßen Frauen eine viel größere Freiheit als unter dem Patriarchat der sesshaften Welt. Hat die Jesusbewegung damit nicht einen prominenten Platz in der Geschichte der Emanzipation verdient? Ja, das finde ich süß, sehr schön. Ne? Ja, süß. Aber wir werden, denke ich, das nächste Mal darüber ausführlich reden. Aber du kannst ganz unterschiedliche Beobachtungen machen zur Stellung der Frauen zwischen dem Paulus, der ja unser ältester Zeuge der Jesusbewegung ist, und dann den Evangelisten. Weil du siehst dann, sagen wir, die dunklen Wolken wieder über die Frauenexistenzen ziehen, wenn sie manchmal mit Absicht und später auch sicher mit Strategie aus den Schriften entweder diminuiert werden, ihre Rolle kleingeredet wird oder sie eben in die Ecke der Huren oder Sünderinnen gezogen werden. Und erst die feministische Theologie der letzten 40 Jahre hat angefangen, das auseinander zu klamüsern. Wir haben ja schon gesagt, dass die Maria Magdalena in den unterschiedlichen Evangelien identifiziert wird mit 7 Dämonen oder der Hure und Sünderin oder wie auch immer, oder mit derjenige, die auch jener salbt. Und da gibt es auch unterschiedliche Geschichten. Die einen, die haben wir gehört, die Füße salbt, und die andere, die den Kopf salbt. Und das erinnert uns dann an den Samuel, der die Könige salbt. Ja. Füße waschen und Füße salben und Kopf salben sind ganz unterschiedliche Tätigkeiten, die dann zusammengeflossen sind in große Gesten im Christentum, wenn der Papst zum Beispiel die Füße wäscht am Gründonnerstag oder eben die Totensalbung in der katholischen Kirche. Oder letzte Ölung heißt es. Ja, genau, die letzte Ölung. Das heißt, diese Akte haben dann so Spuren, die bis in die heutige auch praktische Handlung von der Kirche Und jetzt will ich aber was zum Evangelium der Maria Magdalena hören. Wenn Maria Magdalena ein Evangelium hatte, dann muss sie ja schreiben können. Von wem das ist, weiß man nicht. Das Evangelium der Maria ist ein apokryphes Evangelium. Apokryph heißt nicht in die Bibel aufgenommen. Das ist nicht in die Bibel. Gibt es ja einige, nicht? Es gibt eine ganze Reihe Evangelien, die nicht in die Bibel aufgenommen worden sind. Ja. Thomas-Evangelium, glaube ich, und ein Petrus-Evangelium. Maria Magdalena gibt es auch ein Evangelium, von dem hat man nur wenige ausgewählte Kapitel gefunden. Ein Kapitel 7 und ein Kapitel 11 oder wie auch immer. Ja. Was steht denn da drin? Das sind Diskussionen. Das ist wie bei Platon. Ach so, das sind keine Geschichten, keine Gleichnisse. Sondern es sind nur Gespräche. Das sind Gespräche über die Interpretation, wie man den Jesus, den Christus interpretieren. Und wer spricht denn da miteinander? Da spricht Maria Magdalena mit anderen, die sprechen darüber, wie sie was verstehen. Es ist fast so wie in den Dialogformen des Plato. Also Jesus kommt nicht vor. Also zumindest nicht in den Kapiteln, die wir kennen, sondern es sind Dialogabgleiche, sind Gespräche darüber, wie man den verstehen muss. Und das ist sozusagen der Hauptanteil, den man entdeckt hat bei diesem Maria Magdalena. Und woher weiß man, dass das Maria… Also das heißt, es ist ein intellektueller Zugang. Ja. Das ist halt so ausgezeichnet, das ist so tradiert worden. Ja. Aber es ist natürlich ein hochintellektueller und es ist ein lehrhafter Zugang. Nicht die Geschichten und Storys werden da erzählt, Was haben wir davon zu halten? Mhm. Wie soll man was interpretieren? Mhm. Das ist eigentlich eine frühe, in der jüdischen Tradition, ja. Lehrgespräche. Wie schade. Ich hätte mir davon versprochen, dass sie schreibt, wie ich dem Auferstandenen begegnet bin. Das würde mich mal mehr interessieren. Vermutlich ist die Maria Magdalena eine, die das von sich vielleicht sogar gar nicht so behandelt hat oder groß gemacht hat. Mhm. Das ist vermutlich später über sie gesagt worden. Aber von ihr ist offensichtlich übrig geblieben, dass sie eine Lehrerin war. Mhm. Eine hochgeachtete Lehrerin der Christenheit. Weißt war. Du, ich überlege mir häufiger, seit wir hier im Neuen Testament angekommen sind, wie die alle medial aufgearbeitet worden wären, wenn sie heute leben würden. Also ich glaube, dass Jesus, der hier dauernd verklärt mit einem Engelschor im Hintergrund auftritt, dass der hier sehr, wenn man den jetzt in der Presse lesen würde, hier geht einer rum und macht dieses und jenes und lässt sich aushalten von diesem und jenem und kehrt hier ein und dort ein, weil da gibt's was zu essen und so weiter. Also den könnte man durchaus zwielichtig zeichnen, den Jesus. Der hatte natürlich bestimmt auch Seiten, die alle weggedichtet worden sind durch die Jahrtausende. Na, aber die werden ja hier nicht weggedichtet. Nicht ich meine, den Engelschor, den du hörst, die ganze Historie hat den Engelschor aufgebaut. Die Predigten, die wir alle sozusagen stumm im Hintergrund hören, die Verklärung, weil die Geschichte, die du gerade vorgelesen hast und die dann hier der Jack Miles weitererzählt, der erzählt ja von einem Rabiaten, einem, der gar keine Freude macht. Und, wenn man das, und einem, der Johannes den Täufer in höchster Not im Stich lässt. Ja, und wenn man das alles mal wegtut, was wir an Engelschören von vielen Predigten über Jahrtausenden im Hintergrund haben und auf den Text zurückkommen, dann kriegt man ein bisschen mit, was für ein ambivalenter, auch aufregender und auch wirklich auch alles mögliche Traditionen zerstörender Mann das wäre. Wenn du, das, der, ich weiß wenn nicht, unsere, ob der uns jetzt sympathisch gewesen wäre, wenn der hier jetzt säße. Wenn der der Bild-Zeitung begegnet wäre, wäre er, glaube ich, niedergemacht worden, weil es gibt ja nichts engständiger Bürgerliches als die Bild-Zeitung. Aber die Bild-Zeitung ist ja selber zerstörerisch. Insofern würde sie vielleicht sogar mit ihm sympathisieren, jedenfalls am Anfang. Also es ist auf jeden Fall, ich sage jetzt mal das Wort Disruption, das ist auf jeden Fall einer, der die herkömmlichen kulturellen Gewohnheiten durchbricht und massiv provoziert. Und das kann man, wenn man auf die Geschichten direkt kommt, eben sehen und ob der uns sympathisch gewesen wäre. Auf jeden Fall unseren Formen von bürgerlicher Moral ist der bisweilen diametral zuwider. Und ich weiß auch nicht, wie aus diesen Formen eben so eine bürgerlich brave Kirche werden konnte. Ja, es konnte ja auch aus einem semitischen Kind im Nahen Osten konnte ja auch ein bayerisches Jesuskind werden. Also das hat es ja auch geschafft. Das schreiben ja unsere Freunde hier, Jack Miles und Karel van Schaik, dass das alles eben so wandelfähig ist und sich überall so anpasst. Das Schweizer Messer. Ja, das Schweizer Messer. Das Schweizer Messer. Ja, das Schweizer Messer. Ja, also von der Maria Magdalena wollte ich noch sagen, von der wird eben erzählt, dass sie eine große Evangelistin, also eine große Apostelin war, dass sie missioniert hat selber, dass sie dann bei einem, also das ist alles Legende, dass sie dann bei einem Schiffbruch vor der Küste Südfrankreichs, dass sie da verunglückt ist, dass sie dann nackt landete und da überlebt hat, aber nackt an den Strand geworfen wurde, dass ihr dann Gott Haare wachsen ließ, von oben bis unten. Stimmt, habe ich auch gelesen. Von Donatello gibt es eine wunderbare Figur mit der haarigen Maria Magdalena. Dass sie die dann, so lange Haare hat, dass sie sich drin einwickeln konnte. Dass sie sich drin einwickeln konnte. Dann, dass sie in einer Höhle gelebt hat. In Frankreich ist es eine ganz wichtige Heilige, die Madeleine ist eine ganz wichtige Heilige in Frankreich. Ja. Viele Kirchen heißen nach ihr. Und sie hat dort offensichtlich einen großen Einfluss als Figur gehabt. Die legendarische Rückführung sozusagen sagt, dass sie dort Missionarin war. Das wissen wir alles nicht. Aber es könnte sein, dass Madeleine Frankreich missioniert hat. Na gut, dann wollen wir es mit diesen letzten Worten gut sein lassen. Ja. Und ich verabschiede mich von dir und auch von unserem Publikum. Aber bevor jetzt das Publikum sagt, ah, jetzt geht's wieder weiter, endlich wieder Männer. Nein, es gibt keine Männer. Wir gehen auch in die nächste Runde mit einer Frau und wieder mit einer Frau, die eine trübe Aura hat. Wir bleiben bei den Sünderinnen. Wir bleiben bei den Sünderinnen und es wird herrlich. Ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei und bis bald. Tschüss. Und Unter Pfarrerstöchtern ist ein Podcast der Zeit und von Zeit Online. Produziert von Pool Artists.